Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Bei den drei wegen Terrorverdachts festgenommenen Männern in Schleswig-Holstein gibt es offenbar Bezüge zu den Paris-Attentätern vom vergangenen November. Der ARD-Terrorexperte Holger Schmidt. Die Hypothese sagt, dass sie sich bereithalten sollten und man sie dann gegebenenfalls eingesetzt hätte, ihnen konkrete Aufträge gegeben hätte. Wie solche konkreten Aufträge hätten aussehen können, wann ein solcher Befehl hätte kommen können, das wissen die Ermittler nach meinem Eindruck im Augenblick nicht. Sie haben aber eine Reihe von Anhaltspunkten, die die restliche Hypothese sehr stark stützen. Das sind zum Beispiel die Ausweispapiere, die die drei Männer hatten. Die sollen aus der gleichen Fälscherwerkstatt kommen, die auch Papiere hergestellt hat, die bei einem Teil der Attentäter von Paris. Teile dieser Attentäter sollen auch solche Papiere gehabt haben. Und dann gibt es Hinweise darauf, dass es eine ganz zentrale Figur in der Führungsebene des sogenannten Islamischen Staates geben könnte, der sowohl die Attentäter von Paris als auch eben jetzt diese drei Männer im Grunde angeleitet hat. Also so etwas wie ein Mastermind in Syrien. Und das sind schon in der Zusammenschau wirklich beunruhigende Erkenntnisse. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat wegen der Budapester Flüchtlingspolitik den Ausschluss Ungarns aus der Europäischen Union gefordert. Wenn eine Regierung Politik außerhalb der europäischen Grundwerte betreibe, dann habe es keinen Sinn mehr, dass sie Mitglied dieser Wertegemeinschaft bleibe. Jean Asselborn heute früh im Deutschlandfunk. Wir sind ja bei der Europäischen Union bei einer Wertegemeinschaft, bei einem Friedensprojekt. Rechtsstaatlichkeit, die fundamentale Menschlichkeit eigentlich, ist doch die Essenz, die an der Wiege stand der Europäischen Union und das, was die Europäische Union auch zusammenhält. Und über diese Werte muss natürlich politisch jeden Tag gestritten werden. Das sind keine Fixsterne, auch die Applikation dieser Werte nicht. Aber sie mit den Füßen rennen, so manifest mit den Füßen rennen. Und dann den Mantel der Gleichgültigkeit darüber anziehen, dann wird die Idee dieses großartigen Projekts Europäische Union, glaube ich, ersticken. Und das ist das, was mich eigentlich zu diesem Aufschrei veranlasst hat, dass man jetzt nicht das Volk Ungarns ankreidet, sondern der Regierung in Ungarn, dass sie vielleicht einmal durchatmet und trotzdem überlegt, was die Europäische Union ist. Auf den Appell Jean Asselborns, die Grundwerte der EU neu zu beleben, antwortete der ungarische Minister Zoltán Balogh ebenfalls im Deutschlandfunk. Recht und Werte gehen zusammen und Ungarn war das einzige Land, so lange Zeit, der bereit war, das, was Rechtsvorschrift ist und Rechtspflicht von uns ist, nach Schengen, nach Dublin und nach der Genfer Konvention, sich wirklich an diese Regeln zu halten. Das ist der Schutz der Außengrenze, das ist Stoppen von illegaler Migration. Und wenn jemand keinen illegalen Eintritt in sein Land erlaubt, weil das die Gesetze nicht möglich machen, weder die europäische noch die ungarische Gesetze, das heißt noch nicht, dass man inhuman handelt. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird heute eine Rede zur Lage der Europäischen Union halten. Karin Bentsch. Es muss ein Ruck durch Europa gehen. Die Frage ist, ob es Jean-Claude Juncker gelingen wird, mit seiner Rede einen solchen Ruck auszulösen. Juncker ist Kommissionschef in schwierigen Zeiten. Die EU ist in vielen Fragen gespalten. Viele Regierungen in den Mitgliedsländern denken und handeln eher national als europäisch. Zwei Tage vor dem EU-Sondergipfel in Bratislava wird Kommissionschef Juncker voraussichtlich über den Brexit, den Flüchtlingsstreit und die innere Sicherheit reden. Mehr Zusammenhalt als Trennung gibt es offenbar beim Thema Wirtschaft, beim gemeinsamen Binnenmarkt. Juncker wird in seiner Rede voraussichtlich erklären, dass die EU-Kommission den milliardenschweren Investitionsfonds, den sie vor einem Jahr beschlossen hat, massiv aufstocken wird. Israels früherer Präsident Shimon Peres liegt nach einem schweren Schlaganfall im Krankenhaus. Der 93-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Thorsten Teichmann. Professor Yitzhak Kreis vom Sheba-Krankenhaus erklärt, dass Peres von einem Ärzteteam behandelt wird. Die Mediziner kommen aus unterschiedlichen Fachbereichen. Ein Sohn von Peres, Chemi, bedankte sich auf einer nächtlichen Pressekonferenz vor der Klinik für die Anteilnahme der Bevölkerung. Sein Vater, der ehemalige Präsident des Staates Israel, war im Januar dieses Jahres bereits zweimal ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ärzte erklärten damals, der Patient habe Herzrhythmusstörungen infolge eines leichten Herzinfarkts.